Okay. Guten Tag, mein Name ist Enes Üçüncü, und ich bin der diensthabende Arzt. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Frank Zimmermann. Frank Zimmermann. Okay. Können Sie Ihr Vor- und Nachname bitte langsam buchstabieren? Ja, der Vorname ist Frank F R A N K und Zimmermann ist der Familienname Z I Doppel M Ja. E R M A Doppel N. Doppel-N. Okay, danke schön. Wie alt sind Sie? Ich bin 67 Jahre. 67 Jahre. Und wann wurden Sie geboren? Am 2. Mai 58. 58, okay. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,73. 73, okay. Kennen Sie Ihr aktuelles Gewicht? Ja, ich wiege so 78, 79 Kilo. 70, okay. Danke für all diese Informationen. Wie kann ich Ihnen helfen? Was kann ich für Sie tun? Ja, also ich habe solche heftigen Bauchschmerzen. Und zwar, also vor allen Dingen auf der linken Seite tut es weh. Und ja, also es sind irgendwie, die sind so langsam aufgetreten und sind irgendwie immer stärker geworden. Und ja, am Anfang habe ich gedacht, naja, gut, Bauchschmerzen hat man ja mal, ne? Aber jetzt wird es wirklich immer mehr und es ist so unten im Bauch. Und also ganz, ganz schlimm ist es, wenn ich, also direkt nach dem Essen ist es unangenehm. Und ja, ich habe neulich mal so ein ziemlich fettiges Essen gegessen. Oh, und da hat es richtig wehgetan, ja. Und ja, also am besten geht es eigentlich, wenn ich sitze, dann tut es nicht so doll weh. Aber sonst ist es auch so, dass es eigentlich, dass ich nicht so gut stehen kann und auch beim Rumlaufen, ah, so dann merke ich, dass das weh tut, ja. Okay, ich verstehe. Sie haben gesagt, linken Bauch. Im linken, ja, im linken und Ja. so unten, ja, also das, Linken und unten, oder? ja, so links Okay, unten, genau. danke. Und Sie haben gesagt, seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ja, also so ganz langsam hat das angefangen vor 2 Wochen. Zwei Und Wochen. na ja, gut, dann hatte ich auch mal ein bisschen Blähung und dann hatte ich zwischendurch auch mal ein bisschen Durchfall. Und ja, also dann denkt man ja immer, ja, wenn die Verdauung nicht so gut klappt, dann hat man wohl mal Bauchschmerzen. Aber als es dann jetzt gar nicht besser wurde, habe ich gedacht, Mensch, jetzt muss ich doch mal zum Arzt gehen, ja. Und jetzt sind die Schmerzen auch wirklich, also ganz schön Ja, doll geworden, ja. das ist eine gute Entscheidung, zu hier gekommen sind, und wir werden Ihnen helfen. Keine Das ist Sorge. gut, ja. Ja. Hatten Sie ähnliche Beschwerden schon einmal? Ja, also wie gesagt, dass ich so ein bisschen Bauchbeschwerden habe, das kenne ich eigentlich schon. Das habe ich eigentlich schon, ja, seit 2 Jahren kann ich sagen, ist mir das aufgefallen, dass ich immer mal so Phasen habe, wo ich ganz verstopft bin und wo ich das Gefühl habe, so, boah, ich kann tagelang nicht so richtig auf die Toilette. Und dann habe ich wieder Tage, wo ich also mehrmals gehen muss und wo ich auch so ein bisschen Weichenstuhl habe, ja. Okay, Also der Bauch, verstehe. der macht mir schon eigentlich längere Zeit ein bisschen Ärger. Okay. Können Sie diese Beschwerden beschreiben? Zum Beispiel drückend, Ja, stechend, Druck, also oder? Druck ist es auf alle Fälle. Ja. Und noch? Na, drückend, okay. Drückend, ich würde nichts anderes, also stechend oder so, stechend tut es nicht. Nee, es ist eigentlich sehr heftiger Druck, ja. Okay. Okay, danke. Und wo würden Sie diese Beschwerden auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen? Zum Beispiel 1 sehr leicht, 10 unerträgliche Schmerzen bedeutet. Unerträglich, dann wäre ich schon längst hier gewesen. Ja, ich denke so um die Mitte rum, ja, so vielleicht ein bisschen mehr als die Mitte. jetzt, also am Anfang vielleicht so bei 4, 4, 5 und jetzt vielleicht so bei 5, 6. Also es ist nicht so, dass das unerträglich ist, aber es ist halt unangenehm und es lässt dich und ja, wenn das gar nicht weggeht, dann hat man halt auch so ein bisschen Sorgen, ja. Okay, es tut mir sehr leid, dass Sie solche Schmerzen haben. Zahlen Sie vielleicht irgendwo aus, Nee, das diese ist eigentlich Schmerzen? ziemlich auf den unteren Bauch, da sind die Schmerzen, die strahlen also nicht ins Bein oder in den Rücken oder so, da strahlt nichts, nee. Okay, Sie haben gesagt, nach dem fettige Essen, Oh, da die war es schlimm, Schmerzen sind ja. schlimm. Okay, gibt Ja. es noch anderes Auslöser? Bestimmte Naja, also ich habe Nahrungsmittel? jetzt natürlich so mich ein bisschen geschont. Ich habe jetzt also keinen Sport gemacht oder bin eben ja auch jetzt nicht wild rumgehüpft oder irgendwie sowas, habe keine schwere Gartenarbeit gemacht, weil der Bauch eben wehtat, ja. Okay. Haben Sie schon ein Schmerzmittel genommen für diese Schmerzen? Ja, also ich habe immer Paracetamol da und ja, dann habe ich das mal versucht, aber ja, dann ist es mal ein klein bisschen besser, dann konnte ich mal eine Nacht gut schlafen, aber so, dass ich jetzt sagen kann, das hat es jetzt gebessert, kann ich nicht sagen. Okay, ich verstehe. Und Frau Zimmermann, Entschuldigung, Herr Ein Mann, ein Zimmermann, Mann, Herr ja. Zimmermann, ich hatte jetzt ein paar Fragen zu Ihrem allgemeinen Gesundheitszustand. Wie ist denn Ihr Appetit? Ja, also zurzeit ist der nicht so. Normalerweise esse ich eigentlich gut und gerne, ja. Aber jetzt im Augenblick hat es mir das so ein bisschen, ja, den Appetit verschlagen, ja. Also ich esse nicht, im Augenblick schmeckt es mir nicht so gut. Okay. Essen Sie gerne Fleisch? Ja, natürlich, ja. Ja, okay. Haben Sie in der letzten Zeit vielleicht ab oder zugenommen? Also das ist mir nicht aufgefallen. Ich wiege mich natürlich jetzt nicht jeden Tag, aber also das hätte ich gemerkt, wenn ich jetzt irgendwie stark ab- oder zugenommen hätte. Okay. Schlafen Sie gut? Ja, zurzeit nicht so gut. Da wache ich manchmal nachts auf und dann zwickt der Bauch auch ein bisschen. Und ja, manchmal, wenn ich dann so Durchfallgeschichten habe, dann muss ich natürlich auch auf die Toilette gehen. Aber ja, dann kann ich auch gut wieder einschlafen, so ist es nicht. Okay, wie sah diese Durchfall aus? Ja, wenn, dann ist es eben, also ja, genau wie sonst auch, aber eben weicher und flüssiger so ein bisschen, ne? Also nicht so geformt, ne? Okay. Sie haben nicht bemerkt, Blut oder. Blute habe ich nicht gesehen, Okay, nein. okay, okay, Also okay. so, ja, halt so nicht verdaute Essensreste, das sieht man dann manchmal drin, dass da irgendwas nicht gut gekaut Okay. war oder so. Ne? Okay, hatten Sie Übelkeit oder Erbrechen? Nee, das nicht. Aber manchmal muss ich so sauer aufstoßen. Das ist ein bisschen unangenehm. Und also Okay. insbesondere nach dem Essen fällt mir das auf, ja. Also je nachdem, was es gab, also bei manchen Sachen ja, ups, dann kommt es so ein bisschen wieder hoch, ne? Okay, ich verstehe. Das ist schlecht für Sie, ich verstehe. Und gibt es Probleme beim Wasserlassen? Ja, also ich habe so ein bisschen Probleme, dass ich manchmal auch nachts noch mal auf die Toilette muss, aber noch nicht so oft. Sie haben in Nacht, Sie müssen Toilette gehen Manchmal oder muss ich nachts auf die manchmal. Toilette gehen, also nicht jede Nacht, aber hin und wieder, ja. Okay, ich verstehe. Sie haben gesagt, Sauerstoff, sauer Aufstoßen. Ausstoßen gekommen. Und ist das die langsam gestartet oder? Nochmal, das habe ich nicht verstanden, Ihre Frage. Ist diese Beschwerden hat so lange gestartet oder in den Schon letzten lange, Zeit? ja, das habe ich eigentlich schon längere Zeit, ja. Länger Zeit, Ja. okay. Okay. Haben Sie Nachtschweiß? Nee, aber also schwitzen tue ich nicht in der Nacht, aber ja, tatsächlich habe ich mich jetzt diese Tage manchmal so ein bisschen heiß gefühlt. Ich habe nicht gemessen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht ein bisschen Temperatur habe. Also ganz gut fühle ich mich nicht zurzeit. Okay. Sind Sie vielleicht etwas müde als sonst? Ja, eben auch dadurch, dass ich nicht so gut esse und dass ich nicht so gut schlafe, bin ich ein bisschen schlapp, ja. Okay, verstehe. Herr Zimmermann, haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen oder vielleicht auch chronische Erkrankungen? Zum Beispiel Bluthochdruck, Ja, das ist, ne, Zucker. ich bin 67 Jahre alt, ja, da haben das alle, ne? Ich habe ein bisschen hohen Blutdruck und ich habe natürlich auch so ein bisschen erhöhte Blutfettwerte. Und ja, aber irgendwie, das ist, also ich nehme da halt Tabletten, ne? Und wenn ich, ich habe da so einen Beta-Blocker für den Blutdruck. Und ja, dann sehe ich. Dosierung, wissen Sie? Oh, das kann ich eh nicht. Ich nehme da morgens und abends eine Tablette, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie das heißt, ja. Okay. Und wegen der Blutfettwerte bekomme ich Atorvastatin. Dann nehme ich abends eine Tablette. Und können Sie diese Medikamente, die Dosierung? Ja, da steht 20 drauf. Atorvastatin 20. 20, dann nehme ich abends eine Tablette. Ja. Okay. Nehmen Sie noch andere Medikamente Ja, regelmäßig? manchmal, ja, also nicht ganz regelmäßig, aber manchmal, wenn ich so das Gefühl habe, ich kann nachts nicht gut einschlafen, dann nehme ich mal Baldrian-Tropfen. Baldrian. Aber, also, ja, das ist nicht so oft. Okay. Haben Sie Allergien oder Unverträglichkeiten? Nein, eigentlich kann ich alles vertragen. Also, wir haben mal so eine Idee gehabt, weil ich so Bauchschmerzen hatte, dass ich vielleicht Milch nicht vertragen kann. Aber dann haben wir das mal weggelassen und dann war es aber auch nicht besser. Also, das scheint nicht der Hintergrund zu sein. Aber so eine richtige Allergie, dass ich irgendwas, was weiß ich, dass ich den Pickel kriege oder Juckreiz oder so, sowas habe ich nicht. Okay. Rauchen Sie, Herr Zimmermann? Nein, rauchen tue ich tatsächlich nicht. Das habe ich mir erspart, ja. Das tut mir sehr freut. Das freut Sie sehr, ja. Ja, ja, ja. Und trinken Sie Alkohol? Ja, also eigentlich trinke ich abends gerne ein Glas Wein, ja, ziemlich regelmäßig. Wein. Okay. Im Winter gerne Rotwein, im Sommer dann, wenn es warm wird. Jetzt ist so die Zeit, wo man dann anfängt, Ja, Weißwein zu trinken abends, ja. ich verstehe Ihnen, wenn ich in die Sommer ist. Ich wohne in Coop und es gibt viele gute Weine hier. Ja, stimmt, natürlich die Württemberger Weine, ja, genau. Ja. Und wie geht's Ihren Eltern? Naja, also die sind natürlich schon beide gestorben, ne? Die sind ja, also ich bin ja schon fast 70, die leben beide nicht mehr. Und ja, mein Vater, ja, der war schon schwer krank, der hatte Lungenkrebs und hatte dann zusätzlich tatsächlich noch einen Schlaganfall. Also der war dann zum Schluss ganz, ganz schlecht. Und meine Mutter, ja, die hatte dann im hohen Alter so einen Alterszucker. Ja. Und aber eigentlich sind die beide alt geworden. Ja, okay. Warum haben Sie gestorben? Also mein Vater hatte einen Schlaganfall und Lungenkrebs Das. eben. Und meine Mutter, was dann letztendlich. Altersschwäche, keine Ahnung. Aber die hatte jedenfalls diesen Alterszucker da. Okay, ich verstehe. Haben Sie auch Geschwister? Nein, Geschwister hatte ich nicht. Ich war Einzelkind. Okay. Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Okay. Und haben Sie auch Kinder? Ja, aber die sind natürlich schon erwachsen, ne, die Kinder. Und die leben auch nicht mehr bei uns, die sind jetzt schon lange aus dem Haus. Okay. Ich hoffe, das ist eine gute Nachricht für Sie, dass Ja. Sie leben. Ja, irgendwann ist es gut, dann müssen die auf eigenen Füßen stehen, ja. Okay. Wie viele Kinder haben Sie? Zwei, wir haben Zwei. zwei Kinder. Zwei. Okay. Ich hoffe, Sie sind auch gesund. Die sind fit, so viel ich weiß, ja. Okay. Was machen Sie beruflich? Ja, ich bin seit kurzem bin ich Rentner, aber noch nicht lange, ne? Und vorher habe ich in einem Möbelhaus gearbeitet als Verkäufer und Berater und war da so Kundenbetreuer. Verkaufe. Sie haben gesagt, oder? Okay. Okay. Dann, okay. Vielen Dank. Ich habe jetzt alle notwendigen Informationen, denke ich. Haben Sie Fragen? Ja, natürlich, also was jetzt dahinter steckt, wie man das rausfinden kann und was man dagegen machen kann, gegen die Bauchschmerzen, ja. Ob ich vielleicht operiert werden muss oder ob man Tabletten nehmen kann oder was auch immer, ja. Ja, natürlich, ich verstehe, dass Sie wirklich große Sorgen machen. Das ist verständlich. Aber wir sind hier für Sie und wir werden Ihnen helfen. Ich für eine sichere Diagnose zu erkennen. Ich muss zuerst einige Untersuchungen machen. Danach, wenn wir alle vorliegen haben, werden wir die Diagnose bestätigen und das weitere Vorgehen mit Ihnen besprechen. Das klingt doch nach einem guten Plan. Ja, gut. Okay. Okay. Okay. Ich bitte Sie draußen ein bisschen warten und ich werde auch noch Bescheid geben. Ja, super. Das ist gut. Dann warte ich jetzt erstmal draußen. Okay. Ich habe kleinen Hä? Moment. Ich brauche ein bisschen Moment, so. Ja, jetzt fragen wir erstmal, ob von den Kollegen und Ja, Kolleginnen ja, noch ja, jemand ja. was wissen möchte. Wir Noch haben ja Fragen? zurzeit, das fällt mir auf, seit einigen Wochen haben wir ja so eine ganz aktive Gruppe, dass immer ganz viele Fragen kommen. Ja. Ich finde es total klasse, dass alle so engagiert sind und dabei sind. Bin mal gespannt, ob heute jetzt auch so viele Fragen kommen. Wobei eigentlich meine ich, Sie haben fast vollständig gefragt. Ein paar Winzigkeiten haben Sie tatsächlich nicht gefragt. Mal gucken, ob was kommt. Okay. Darf ich etwas Ja. fragen? Wurde Trauma oder eine Verletzung gefragt? Wurde nicht gefragt? Ja, also ob irgendwie Bauchverletzung, Unfall oder sowas, ja, nee, das war aber nicht. Aber das ist nicht so nötig in diesem Nee. Fall, oder? Okay. Dankeschön. Darf ich? Ja, natürlich. Wurde bei Ihnen irgendwelche Darmspiegelung durchgeführt? Vor langer, langer Zeit mal, ja, also im Rahmen dieser ersten Vorsorgeuntersuchung, aber das ist schon 15 Jahre her oder so, schon sehr lange her. War das ganz normal? So viel ich weiß, ja, da waren keine Besonderheiten, ja. Nein, danke schön. Na. Genau, das war eine Frage, die noch gefehlt hat. Genau. Impfstatus wurde nicht abgefragt, ne? Ja, aber wie alle braven Rentner ist auch Herr Zimmermann vollständig geimpft, ja. Guten Tag, Frau Chefärztin. Ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen. Haben Sie Zeit? Ja, natürlich, ihn haben Sie gesehen. Okay, danke. Es handelt sich um einen 67-jährigen Patienten namens Frank Zimmermann, der sich heute wegen linken Bauchschmerzen bei uns vorgestellt hat. Die Beschwerden bestehen seit 2 Wochen und haben langsam begonnen. Die Schmerzintensität wurde auf der Skala mit 5, 6 von 10 bewertet. Die Beschwerden seien nach dem fettigen Essen aufgetreten und würden sich im Lauf der Zeit verstärken. Begleitend berichtete er über Flatulenz, Pyrosis, wasserige Diarrhoe und Müdigkeit. Gegen diese Beschwerden nehme er Paracetamol, was ihr auch ein bisschen helfe. Was ein bisschen geholfen habe, ja. Bis auf Insomnie, Inappetenz und Nykterie ergaben sich keine Auffälligkeiten. Die Fragen nach weiteren Beschwerden wurden verneint und es sei auch seit 2 Jahren dauern. Was ist seit Und 2 Jahren Dauer? die Beschwerden, Bauchschmerzen. Ja, aber warum ist Aber er denn nicht schon ja. längst mal gekommen? Nein, er hat gesagt, dass diese Bauchstörungen hat sie seit 2 Jahren. Die hat er ja schon seit 2 Jahren immer mal wieder, ne? Ja, ja. Okay. An Vorerkrankungen sind arterielle Hypertonie und Hyperlipidämie bekannt. Für diese Vorerkrankungen nehme er Beta-Blocker, Dosierung unbekannt, morgens und abends und Atorvastatin 20 Milligramm am Abend. Er hat keine Allergien. Und der Patient raucht nicht und er trinke ein Glas Wein am Abend und Sozialanamnese. Er ist Rentner und lebt mit seiner Frau. Und früher arbeitete er als im Möbelhausverkäufer. Ah ja, okay. Und in der Familienanamnese, der Vater verstarb an Lungenkrebs, Entschuldigung, Bronchialkarzinom und Schlaganfall. Ja, Fachbegriff? und Apoplex. Apoplexie, ja. Und Mut die Mutter hat Diabetes mellitus Typ 2. Hatte, ne? Lebt auch nicht Hatte, mehr, ne? ja. Hätte, ja. Und er ist verheiratet und er hat zwei gesunde Kinder. Ja, das war's alles. Und als Verdachtdiagnose halte ich eine chronische Pankreatitis für wahrscheinlich. Okay, was könnte es differenzialdiagnostisch sein? Differentialdiagnostisch kommen Cholelithiasis und nicht sicher, aber Denken Sie mal weiter an den Darm. ja. Kann sein. Sie sind gut, ja. Das kann Divertikulitis sein, chronische Entzündung sein, zum Beispiel Morbus Crohn, Genau. kann sein auch als Differentialdiagnosis. Zur weiteren Abklärung würde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen. Ja, worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Palpation, zuerst mache ich Palpationen, danach Auskultationen und dann laborchemisch würde ich ein Blutbild sowie die Entzündungsparameter bestimmen und noch auch CT veranlassen. Therapeutisch plane ich sagt, Von welcher Diagnose gehen Sie aus? ich Ja, wir müssen jetzt erst ja mal gucken, ob sich Ihre Diagnose von der Bauchspeicheldrüsenentzündung, ob sich das bestätigt, ne? Was spricht denn dafür? Ja, nach dem Essen hat diese Beschwerden wurden verschlechtert und Bauchschmerzen im linken Seite haben sie Aber und wo links? unteren Ja. Bauch. Das Und kann die typischen Schmerzen von der Bauchspeicheldrüse, wie werden die denn beschrieben? Da gibt es so einen Klassiker. Was sagen immer alle? jetzt denke ich, könnte ich nicht denken. Entschuldigung. Die sagen, Divertikulitis kann sein, ja. ja, gürtelförmig, genau. Bei Pankreatitis sind die Schmerzen gürtelförmig, ja, Ja. und höher sitzend, ja. Und diese tiefsitzenden Bauchschmerzen, ja, es ist tatsächlich in diesem Fall, kann ich ja verraten, es ist die Divertikulitis, ja, Okay. genau. Jetzt müssen Sie natürlich noch Ihren Therapieplan darauf einrichten. Ja, was machen Sie diagnostisch dann mit dem Patienten? Für diagnostische Und dann therapeutisch. Laborchemisch würde ich ein Blutbild bestimmen, Ja, das haben wir schon gesagt, ja. Entzündungsparameter und als der Differentialdiagnose. Ich muss Amylase, Lipase und LDH wie so weiter muss bestimmen. Und nach diesem Beschwerden muss ich auch Koloskopie veranlassen. Ja. Genau, so leid es einem tut, ja, muss er leider durch, der Patient, ja. Ja. Gut. In körperliche Untersuchung auch, ich muss digitale rektale Ja, Untersuchung. sehr gut. Okay. Ja, okay. Gut. Und ja, was machen Sie denn dann therapeutisch, wenn Sie wissen, der hat tatsächlich eine Divertikulitis? Ich habe jetzt alle vergessen. Ja, wie ist das denn? Darf der munter weiter essen? Analgetikum, ich Nein, muss. darf er weiter essen? Er muss viel weniger Fett hier essen, Nahrungskarenz. Es gibt Ja, viele. er soll gar nicht, er soll jetzt erstmal parenteral ernährt werden, ne? Der braucht einen Zugang, ne? Der Ja. braucht einen Zugang und wird parenteral ernährt. Ja, Und Flüssigkeit, ne? Flüssigkeit, Substanz. Ja, genau. Substitution Ja. und ich muss auch Analgetika geben und auch wenn nötig Antibiotika Ja, muss ich genau. auch verschreiben Und und dann kann man hoffen, dass es funktioniert, und wenn nicht, muss man operieren. Ne? Ja, okay. Gut. Ja. Ja, schönen Dank. Halten Sie mich auf dem Laufenden, was mit dem Patienten ist, wie Ihre Befunde sind und was Sie meinen, wie wir weiter vorgehen sollen. Ja? Gut. Wir kommen gleich zur Manöverkritik. Also, ich fand, Sie haben eine sehr schöne Anamnese gemacht und also auch sprachlich eigentlich völlig unproblematisch, ja. Was mir dann aufgefallen ist, als Sie mit einmal frei formulieren sollten, ja, als der Patient gesagt hat, ja, wie geht's denn jetzt weiter, was kann denn sein, ne? So, da mussten Sie von Ihrem Konzept runter, ja, da mussten Sie was Neues antworten und waren da nicht so gut vorbereitet und da hatten Sie ein bisschen Formulierungsschwierigkeiten. Also für den Fall, dass der Patient tatsächlich Ihnen eine Frage stellt, sollten Sie gewappnet sein und sollten sich vielleicht ein paar Formulierungen vornotieren, schon überlegen, was könnte ich dem sagen? Ja, das hängt natürlich immer ab vom Fall, was der Patient jetzt gerade für Beschwerden hat. Ja, was ich ganz schön fand, dass Sie zwischendurch immer gesagt haben, so, ja, also ich kann Ihre Sorge verstehen, aber Sie sind bei uns in guten Händen, machen Sie sich jetzt mal keine Sorgen, ne, so entspannen Sie sich mal, wir gucken ja nach Ihnen, gut, dass Sie gekommen sind und so. Ja, also ein bisschen gut zugeredet. Und aber dann eben hinterher, als er dann so zum Schluss gefragt hat, ja, wie geht es Ihnen jetzt weiter, da sollten Sie schon eigentlich ja so eine vorformulierte Geschichte haben, dass Sie sagen, ja, bisher habe ich ja nur mit Ihnen gesprochen. Jetzt sind natürlich noch einige Untersuchungen notwendig. Ich habe zwar eine Idee, was dahinter stecken könnte, aber lassen Sie uns erst gucken. Ich muss Ihnen natürlich auch noch Blut abnehmen. Und jetzt in diesem Fall, ja, vielleicht müssen wir auch noch Stuhl und Urin untersuchen, ob da irgendwas ist, was Ihnen Beschwerden macht. Ja, ja, also, dass man halt, je nachdem, wie die Beschwerden sind, sagt, ja, wir gucken weiter, ja, und wenn wir alle Untersuchungen zusammen haben und alle Ergebnisse, dann kann ich Ihnen vermutlich sagen, was Sie haben, und dann können wir auch sagen, wie wir weiter vorgehen. Okay, verstehe, ja. Gut, aber lassen Sie sich dazu einfach vielleicht noch mal ein paar Notizen machen, ein paar schöne Sätze, dass Ja, Sie die abrufen können, ja? ich vorbereite diese Ich Satz. bereite das vor. Ja. Vorbereiten ist ein Ja. trennbares Verb. Ja, gut. Einmal haben Sie sich wunderbar selber korrigiert. Da musste ich so lachen. Und dann mache ich. Ja, da haben Sie es gemerkt. Das ist meine sensible Stelle. Ja. Ja, was mir aufgefallen ist gleich im Arzt-Arzt-Gespräch. Gewicht und Größe haben Sie gar nicht erst gesagt. Ne? Weiß ich nicht, ob die das bei Ihnen in Baden-Württemberg wissen wollen oder nicht. Könnte sein. Es gibt ja auch diese klassische Formulierung, in gutem Ernährungszustand oder in reduziertem oder in adipösem Ernährungszustand. Also in diesem Fall hier würde man ja sagen, in gutem oder normalem Ernährungszustand, ja. Mit 80 Kilo ist er ja, oder 79 Kilo ist er ja nicht so schwer für seine 1,73. Für einen Mann, für eine Frau wäre es ein bisschen viel, ja. So, gut. Dann haben wir. Ja, und dann haben sie gleich gesagt, eigentlich hat einen schönen Satz, stellte sich vor, wegen, er hat linke Bauchschmerzen. Nee, er hat linksseitige Unterbauchschmerzen oder Abdominalbeschwerden. Ja, mit den Fachbegriffen, die müssen sie ein bisschen mehr einfließen. Es wirkt im Arzt-Arzt-Gespräch natürlich wissenschaftlicher und kollegialer, wenn Sie die Fachbegriffe nehmen. Im Patientengespräch ist natürlich richtig, dass Sie die normalen Wörter, die deutschen Wörter nehmen, praktisch, die der Patient auch versteht, je nachdem, was Sie nun für einen Patienten vor sich haben, ja. Aber linke Bauchschmerzen sollten Sie im Arzt-Arzt-Gespräch wirklich nicht sagen, sondern wenn schon linksseitige Abdominalbeschwerden. Ja. Gut, dann waren Sie so ein bisschen unsicher. Der hat ja gesagt, seit 2 Wochen hat er das. Und dann haben Sie mit einmal gesagt, der hat es schon seit 2 Jahren. Also seit 2 Jahren hat er schon Verdauungsbeschwerden, dass er immer mal immer mal Durchfall und mal Verstopfung hat. Ja. Aber jetzt hat er eben zusätzlich diese Bauchschmerzen. Und das ist relativ aktuell und die sind halt nach fettigem Essen. Genau. Schmerzen haben Sie richtig angegeben, Vorerkrankungen auch. Ja, dann im Arzt-Arzt-Gespräch auch. Da haben Sie so ein bisschen wie abgelesen vom Zettel. Sozialanamnese, der Patient ist verheiratet, hat 2 Kinder, ja. Da sollte man vielleicht sagen, zur Sozialanamnese gab der Patient an. Ja, also einen kleinen Verbindungssatz da herstellen. Ebenso familienanamnestisch ergab sich oder auf die Frage nach familiären Erkrankungen gab der Patient an. Ja, dass sie das ein bisschen, also nicht nur als Überschrift, Familienanamnese, Vater hat das und das, Mutter hat das und das. Ja. Altersbedingt sind die natürlich beide tot. Wenn jemand 67 Jahre ist, dann hat er im Normalfall, naja, gut, gibt schon, dass die Eltern dann noch leben, aber ja, nicht zwingend. Also in diesem Fall sind halt beide verstorben und ja. Ne? Gut, aber das war auch das Einzige, würde ich sagen. Sonst habe ich mir gar nichts weiter aufgeschrieben. Genau. Und ja, was bei den Kollegen dann jetzt noch nachgefragt wurde, die beiden Punkte, wo ich gesagt habe, hey, da hat er gar nicht nachgefragt. Nach dem Impfstatus haben sie nicht gefragt und nach der Reiseanamnese haben sie auch nicht gefragt. Ja, also da der Typ jetzt ja nun nicht mit einer akuten Durchfallerkrankung oder irgendwie mit hohem Fieber kommt, denke ich auch immer, na, dass der eine Tropenkrankheit hat, ist nicht so wahrscheinlich. Ja, also ja, also in der Prüfung sollten Sie der Vollständigkeit halber die beiden Dinge mit abfragen. Ich nutze diese. Also ich meine, es wird allgemein gefordert, dass das abgefragt wird. Ja, und dann waren Sie halt mit Ihrer Diagnose, mit der Bauchspeicheldrüse, waren Sie ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Ja, weil, also, ja, ich weiß nicht, ob die sich immer an ihre klassischen Fälle halten, aber eben diese typische Beschreibung der Schmerzen bei Pankreatitis, als gürtelförmig und die sitzen einfach höher. Die Bauchspeicheldrüse sitzt ja so praktisch, ja, so unterm Rippenbogen, so ungefähr, wenn ich mir das vorstelle, ja. Und die Schmerzen gibt er ja deutlich tiefer an. Der gibt die ja irgendwie im, was weiß ich, Aszendenz, Deszendenz in irgendeinem Kolonbereich an, ja. Und insofern denke ich mal, dass die Divertikulitis da schon so ein bisschen auf dem Zettel war, ja, und dass die relativ nahe lag. Und die kam ja auch sofort hier von ihren Kollegen. Aber darum geht es ja in der Prüfung gar nicht. In der Prüfung geht es nicht, dass sie die richtige Diagnose stellen, sondern da geht es darum, dass sie sich sprachlich gut raushelfen, ja. Okay, Und ja. ich denke mal, da haben sie sich gut geschlagen, ja. Also sie können, glaube ich, wirklich ohne große Sorgen da ihre Prüfung antreten. Und das wird sicher. Also erstaunlich, haben Sie in der Türkei schon Deutsch gelernt? Ja, ein bisschen habe gestartet, aber hier. Denn krass, also in 20 Monaten so gut Deutsch sprechen, das finde ich schon verflixt gut. Ja, super. Danke, Ja. danke. Okay. Ja, dann. Für heute Abend haben wir es geschafft. Ich denke,